Andacht vom 9.09.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Ich wachte heute mit einer Schriftstelle auf, die für mich in den letzten Monaten eine Schlüsselstelle wurde. Und zwar: Wer seine Vorstellung auf Gott richtet, wird in perfektem Shalom bleiben. Er wird in absolutem Frieden, Wohlergehen, in perfekter Hilfe bleiben. Das steht in Jesaja 26,3. Diese Bibelstelle wurde für mich lebensverändernd. Es wurde so eine kraftvolle Bibelstelle für mich. Im Hebräischen wird nicht gesagt, dass Gott bewahrt. Gott wird da gar nicht erwähnt. Das Original heißt: Der seine Vorstellung auf Gott richtet, wird in absolut perfektem Shalom bleiben. Shalom ist Friede, der auch bleibt, wenn die Umstände schwierig sind. Es handelt sich um einen generellen Zustand des Friedens. Es geht mir also immer gut. Das Verrückteste an dieser ganzen Stelle ist: Gott wünscht sich das für uns. Gott möchte, dass es uns gut geht. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr berührt es mich. Gott hasst Krankheit, Leute. Gott hasst Mühe und Angst. Gott hasst diese Dinge. Sie haben nichts mit ihm zu tun. Der Himmel ist ganz anders, Leute. Wenn wir es doch schaffen würden, unseren Blick nur auf ihn zu richten, darauf, wie er ist und wer er ist, dann wird es uns gut gehen. Ihr könnt den Blick hinter mir sehen. Matthäus war kürzlich schon da und hat unser neues Haus gesehen. Letzte Woche war mein Haus auch voll. Wir hatten ein Event, das 7000 Personen berührte. Dann hatten wir ein dreitägiges Brasilien Kids Care Treffen, wo wir wichtige Dinge besprachen. Dieses Wochenende gehen wir zu IPS. Als wir in dieses Haus einzogen, sagte ich zu Debbie: Sweetheart, was würdest du sagen, wenn wir nach diesem Haus in eine kleine Wohnung ziehen müssten? Sie antwortete: Oh, das wäre wunderbar. Im Herrn kannst du alles genießen. Etwas Großes, etwas Kleines. Im Herrn ist alles gut. Genieße einfach Jesus. Und du wirst alles andere auch genießen. Wenn deine Vorstellung sich auf ihn konzentrieren kann, wird dir nichts fehlen und du wirst Frieden haben. Das ist, was alle Menschen wollen. Ich freue mich so, dass so viele Leute mit uns verbunden sind. Wir beantworten nochmal Fragen von euch, weil ich das so gern mit Matthäus mache. Erste Frage: Wie kann der neue Bund missbraucht werden? Matthäus: Der neue Bund wird missbraucht, wenn ich ein selbstsüchtiges Leben lebe und mich ins Zentrum meines Lebens stelle. Ich gehe zu Philipper 3. Am Ende dieses Kapitels spricht Paulus über Menschen, die Feinde des Kreuzes wurden. In Philipper 3 steht: Ich sage weinend, dass viele so wandeln, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi wurden. Ihr Ende ist Verderben. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre liegt in ihrer Schande. Denn sie haben ihr Denken auf irdische Dinge gesetzt. Ich denke, der neue Bund wird missbraucht, wenn wir es uns auf dem vollbrachten Werk des Kreuzes bequem machen. Wenn wir uns selbst zum Zentrum unseres Lebens machen und uns nur noch um Dinge kümmern, die uns angehen. Nächste Frage: Ich fühle mich unfähig, etwas zu schaffen. Ich fühle mich so erfolglos. Reinhard antwortet: Ich war die letzten Tage dauernd damit beschäftigt, die Meditationen aufzunehmen, die eure Herzen verändern sollen. Ich habe auch zwei Meditationen aufgenommen, die sich genau mit diesem Thema befassen. Schau, mein lieber Freund, Das Problem ist, dass du deinen Gefühlen mehr glaubst als dem, was in der Bibel steht. Das ist eine Sünde, denn Unglaube ist Sünde. Es ist nicht wichtig, wie du dich fühlst, es geht darum, was Gott über dich sagt. Er sagt in Epheser 1, dass die genau gleiche Kraft, die Jesus aus dem Tod holte, nun aktiv in dir ist. Denke darüber nach. Wenn du ein Christ bist, hast du eine Kraft in dir, die nur gut ist. Aber was machen wir? Wir fühlen uns aus uns heraus fähig. Und das ist Sünde. Denn unser Erleben und Glauben erfolgt durch nehmenden Glauben. Deshalb danke Jesus und fang an, egal wie du dich fühlst. Ich möchte noch etwas sagen. Wir denken immer, es muss von uns ausgehen, durch unsere Kraft. Das ist eins der großen Probleme in unserem Leben. Es geht durch Jesus Christus, nicht durch dich. Wenn wir auf das Kreuz schauen und auf Jesus, werden wir uns nie mehr unfähig fühlen. Schaut weg von eurem natürlichen Denken, von euren persönlichen Fähigkeiten und Gefühlen. Blickt auf Jesus. Ihr werdet euch wirklich nie mehr unfähig fühlen. Nehmt in eure Herzen auf, was Jesus über euch sagt. Überzeugt eure Herzen. Nächste Frage. Ich denke, das bewegt viele Leute. Jetzt kommt eine knifflige Frage. Wenn du religiös bist, urteile jetzt nicht. Eine Frau fragt, ist es Sünde zu masturbieren? Das ist eine faire Frage. Viele Leute fragen das. Matthäus antwortet, wir haben ein Problem, wenn wir urteilen, was richtig oder falsch ist. Denn wenn wir isolierte Urteile fällen, was richtig und falsch ist, relativieren wir gleichzeitig. Wenn ich dich frage, ob Rauchen, egal was du rauchst, eine Sünde ist, also wenn du eine toxische Substanz in dich aufnimmst und wieder ausatmest, ist das eine Sünde? Nein. Aber was dich dazu bringt zu rauchen und es immer weiter zu tun, das ist häufig Sünde. Jesus sagt, die Ursachen und Gründe sind tiefer als die Aktion an sich. Auf Masturbation bezogen heißt das, wenn du es tust und wenn du das dann immer weiter relativierst, dann musst du zur Ursache zurückgehen. Vergiss den einzelnen Akt, überlege allgemein. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die sich nicht aus selbstsüchtigen Gründen masturbiert hat. Sie setzt sich selbst ins Zentrum. Immer, wenn ich agiere, um mich selbst zu befriedigen, sündige ich, weil ich mich selbst zum Zentrum meines Lebens mache. Die Leute sagen, Rauchen ist Sünde, weil ich den Tempel des Heiligen Geistes verletze. Das kann man aber auch über Zucker, Fett, zu viel Fleisch, zu wenig körperliche Bewegung und anderes sagen. Das ist alles Sünde. Der Bauch ist nicht das Problem, sondern die Ursache dahinter. Deshalb sage ich, schaut weg von der Aktion, schaut auf das Motiv dahinter. Beurteilt nicht die Aktion, sondern das Motiv. Ich lebe nicht für meine eigene Befriedigung, ich lebe für meinen Herrn. Ich lebe nicht für mein Bedürfnis, ich lebe für den Zweck, den der Herr mir gegeben hat. Jetzt hat jemand in die Kommentare hier geschrieben, kann dann Sex in der Ehe auch Sünde sein? Reinhard antwortet, an unserem 12. Hochzeitstag nahm ich Debbie mit nach Griechenland. Wir verbrachten eine Woche dort gemeinsam, unterhielten uns, die Kinder waren dabei. Wir lieben Lesen, so saßen wir auf unseren Betten und lasen. Jemand hatte mir eins der angeblich besten christlichen Bücher über Ehe gegeben. Ich erinnere mich, Debbie las und ich auch. dieses Buch über Ehe. Plötzlich warf ich dieses Buch in die Ecke des Raums und war richtig sauer. Debbie fragte, was ist los? Ich hasse dieses Buch, ich hasse es. Es galt als eins der besten Bücher über Ehe. Da stand zu lesen, wir müssen lernen, dass die Frau anders funktioniert als der Mann. Du kannst sie nicht den ganzen Tag ignorieren und abends Sex haben wollen. Wenn du willst, dass sie nachts mit dir schläft, musst du sie tagsüber gut behandeln. Ich sagte, das ist Prostitution. Tagsüber wird die Frau bezahlt, dass sie mir nachts gibt, was ich will. Das ist Sünde. Du liebst deine Frau, egal was in der Nacht stattfindet. Wenn Sex auch in einer Ehe zur Selbstbefriedigung wird, ist es Sünde. Sex ist ein Ausdruck der Liebe. Liebe sucht nie das Ihre. So denke ich, dass Sex in der Ehe zumeist Sünde ist. Sehr traurig. Deshalb haben wir so viele Probleme. Denn wenn die Frau zum Beispiel nicht will, geht der Mann in Masturbation oder Pornografie. Das ist Sünde. Nächste Frage. Ist eine zweite Ehe Sünde? Antwort von Matthäus. Lasst uns noch einmal nicht über die Aktion, sondern über das Motiv reden. Wenn du geschieden bist, überlege, warum du wieder heiraten willst. Fühlst du dich alleine? Willst du eine Person finden, die dein Leben erfüllt? So ist das oft im Leben. Wir müssen aufhören, über die Aktionen zu reden und auf unsere Motive schauen. Für mich sind manche zweite Ehen Sünde. Aber nicht jede zweite Ehe ist Sünde. Jeder Fall muss individuell geprüft werden. Ein Mann fragt, meine Frau will sich scheiden lassen. Ich akzeptiere ihren Wunsch nicht, weil ich denke, das ist Sünde. Antwort von Reinhard. Ich äußere hier meine Meinung. Ihr seid immer frei, anders zu denken. Mag Gott Scheidung? Nein. Gott sagt in Maleachi, ich hasse Scheidung. Er sagt aber auch, ich habe Israel den Scheidungsbrief gegeben. Ist Gott schizophren? Nein. Es gibt immer zwei Personen in einer Beziehung. Immer. Das ist das Unglaubliche bei Gott. Er lässt den Menschen ihren freien Willen. Er schaut auch zu, wenn sie durch falsche Entscheidungen ihr Leben ruinieren. Er lässt das geschehen. Wir denken immer, Gott muss doch eingreifen. Die Frage ist nicht, ob du deine Scheidung akzeptierst. Die Frage ist, akzeptiert deine Frau weiterhin die Ehe? Sonst kannst du nichts tun. Viele Leute sagen, ich werde für meine Ehe kämpfen. Ich antworte, das würde ich nie tun. Was? Du würdest nicht um deine Ehe kämpfen? Nein. Ich sagte gleich zu Beginn unserer Ehe zu Debbie, wenn ich heimkäme und dich mit einem anderen Mann antreffen würde, würde ich dich vor die Wahl stellen, er oder ich. Wenn sie sich für ihn entscheiden würde, würde ich ihr Geld geben, damit sie ein neues Leben beginnen kann. Du würdest nicht kämpfen? Nein. Ich würde mich fragen, war ich der Ehemann, mit dem eine Frau leben mag? Wenn nicht, würde ich die Frau um Verzeihung bitten und sagen, dass ich mich darum bemühen würde. Wenn sie einwilligt, okay, sonst geht sie ihrer Wege. Aber dieser Mann sagt ja, ich akzeptiere die Scheidung nicht, weil es nur ein menschlicher Wunsch ist. Aber Gott nimmt die menschliche Entscheidung an. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, Menschen in einer Ehe einzusperren. Müssen wir uns darum kümmern, dass wir eine gute Ehe führen? Sicher. Aber um eine Ehe kämpfen bedeutet für mich nur, der beste Ehemann zu sein, den sie haben kann. Fertig. Wie aber ist das mit der Tatsache, dass wir ein Fleisch geworden sind? Gott hasst die Scheidung. Aber was willst du machen, wenn einer nicht mehr will? In 1. Korinther 7 steht, wenn dein ungläubiger Partner aus der Ehe gehen will, lass ihn gehen. Paulus sagt nicht, faste und bete, damit er bleibt. Einfach nur, lass ihn gehen. Bin ich für Scheidung? Nein. Aber wir müssen uns entscheiden, nicht zu manipulieren. Wir sollen weder versuchen, Gott zu überzeugen, noch sollen wir auf einen Menschen einwirken, nur um die Ehe zu erhalten. Das ist meine Meinung. Matthäus, ich möchte etwas hinzufügen. Ich möchte über ein Fleischsein reden. In 1. Korinther 6 spricht Paulus darüber, dass wir ein Geist mit ihm sind. Ich kann eins mit einer Person werden. Ich und meine Frau sind eins. Ich habe auch eine Einheit mit dem Herrn. Durch den Geist sind wir eins. Ich habe eine Frage. Wäre es möglich, dass wir nicht mehr eins sind? Nach der Bibel ja. Ich kann vom Glauben weggehen. Ich kann das Werk des Kreuzes zurückweisen. Dann bin ich nicht mehr eins mit dem Geist. Wenn ich eine Beziehung mit jemandem habe, der perfekt ist, kann ich weggehen? Ja. Wie viel leichter ist es dann möglich, dass ich von jemandem weggehe, der nicht perfekt ist? Ich denke nicht, dass das das Beste ist, aber es ist möglich. Reinhard, hören wir auf, andere Menschen zu manipulieren. Wir tun das so oft in Kirchen, in der Gemeinde, in Ehen und Familien. Warum drückt ihr anderen eure Meinung auf? Lasst sie gehen. Matthäus, ich möchte noch etwas hinzufügen. Es ist die Frage, die die Jünger Jesus stellten. Hier schrieb jemand, dann macht Ehe keinen Sinn mehr. Die Wahrheit der Ehe ist aus himmlischer Sicht so verrückt. Sie repräsentiert Jesus und uns. Jesus ist mit der Gemeinde nicht aus selbstsüchtigen Motiven verbunden. Denkt mit mir, Jesus wusste bereits, wie die Gemeinde Menschen behandeln würde. Er wusste, dass die Kirche eine geistliche Prostituierte werden würde. Und er sagt immer noch, ich werde dich trotzdem heiraten, weil ich dich bedingungslos liebe. Seid nicht so weltlich. Noch eine Frage an Matthäus. Ist dies die letzte Welle der Erweckung? Ich glaube ja, aber es kann auch nicht sein. Ja, wir kommen dem Ende der Zeiten sehr schnell nahe. Ich lebe mein Leben, als würde Jesus morgen wiederkommen. Ich werde kein Datum definieren, aber ich denke, es wird in unseren Tagen stattfinden. Ich glaube, dass dies die letzte Welle der Erweckung ist. Nächste Frage. Ich träumte, dass ich dorthin kommen soll, wo du wohnst. Reinhard. Ja, mit solchen Gedanken und Ideen treten täglich viele Menschen an mich heran. Tut mir leid, das geht nicht. Im Himmel kannst du deinen Traum mit mir teilen. Nächste Frage. Gibt es eine spezielle Person, die mich taufen sollte? Reinhard. Nein. Die Bibel sagt darüber nichts. Mein Verständnis ist, wenn du jemanden zu Jesus führst, dann taufe ihn auch. So machen wir es. Wenn jemand das Evangelium versteht und sich bekehrt, dann fahren wir mit dem Auto an den Fluss und dann gibt's eine Taufe. Nächste Frage. Glaubst du, dass wir ähnlich wie Jesus in die Wüste geführt werden? Antwort von Matthäus. Nein, die Bibel hat diese Theologie nicht. Wir hätten da auch ein Problem. Wenn ich durch all das ginge, wo Jesus durchgegangen ist, dann müsste ich auch am Ende für die Sünde aller Menschen sterben. Wenn wir sagen, dass Jesus durch die Wüste ging und dass wir das auch tun müssen, dann muss ich auch ans Kreuz gehen. Reinhard, dieser Mann ist so weise. Matthäus, ich komme 2 Wochen in dein Haus und sitze nur bei dir und lerne. Wir müssen lernen, in Jesu stellvertretendem Werk zu laufen. Er wurde arm, damit wir reich werden. Er wurde verflucht, damit wir versöhnt sind. Um unserer Sünden willen wurde er zerschlagen. Er ging in die Wüste, damit wir in der Oase leben können. Das Problem ist, wir denken, dass jedes Problem, das wir haben, nun die Wüste ist. Gott setzt uns nicht in die Wüste. Schwierige Umstände, Drangsal und Prüfungen sind Möglichkeiten, dass wir Durchhaltevermögen erlangen, damit wir stark in der Hoffnung Christi werden. Es ist einfach. Ich lebe in der Oase, selbst wenn meine Umstände aussehen wie die Wüste. Reinhard, wenn ich mich richtig erinnere, steht im Psalm 68,7, die Rebellischen bleiben in der Wüste. Schaut, die Wahrheit ist, meiner Meinung nach erleben wir 95% unserer Wüstenerfahrungen deshalb, weil wir uns dumm verhalten haben. Wir gehorchten Jesus nicht, als er uns lehrte, wie wir leben sollten. Das ist Rebellion. Wir entscheiden selbstsüchtig und stellen uns in den Mittelpunkt. Die Konsequenz ist, dass wir in der Wüste landen. Die Religion lehrt uns, Gott setzt mich in die Wüste wie Jesus. Warum leben wir nicht so, wie Jesus es uns lehrte? Dann hätten wir diese Folgen nicht zu tragen. Jesus war in der Wüste, damit wir in der Oase leben können.